Das Bild war ein Parmigianino und zeigte den Heiland mit seinen Jüngern beim Abendmahl. Der Brauser schob sich heran, rieb sich die Nase noch platter, als sie schon war, legte die Stirne in Furchen, streckte die Unterlippe vor und nahm so die Miene eines Mannes an, der den Dingen auf den Grund gehen will. »Das sind«, erklärte er sodann, »die 12 Söhne des Patriarchen Jakob. Ich könnte beschwören, sie sprechen Hebräisch miteinander.« Und er ahmte mit ein paar rauen Kehllauten die hebräische Sprache nach. »Es sind aber 13, nicht 12«, meinte der Kaiser. »Jakob und seine 12 Söhne, das macht zusammen 13«, hielt ihm der Brauser vor. »Erkennst du Christum nicht?« fragte der Kaiser und wies mit einem aus buntem Achat geschnittenen Messer auf die Figur des Heilands. »Jetzt, da du mir ihn weißt, Herrlein, jetzt erkenne ich ihn«, sagte der Brauser. »Gott mit dir, Christus, sitzt bei Tisch und lässt sich's gut gehen«, fügte er in ärgerlichem Ton hinzu, als müsste Christus, wenn es nach ihm ginge, alle Zeit unter seinem Kreuz dahin wanken. »Er spricht mit dem Judas, der ihn verkauft und verraten hat«, erklärte ihm der Kaiser. »Was geht's mich an? Mag er ihn verraten haben«, fuhr ihn der Brauser an. »Ich misch mich nicht in der Herren ihre Hadereien. Ich lass jeden das Seine schaffen, scher mich um keinen.« Er meinte auf diese Worte hin, die gotteslästerlich genug klangen, werde nun der Kaiser zum Stock greifen und ihm das Fell gerben. Aber der Kaiser wies ihn nur mit gelinden Worten zurecht. »Du solltest«, sagte er, »von den heiligen Dingen mit Ehrerbietung sprechen, bist doch ein Christ. Und du? Bist du ein Christ? Und nennst Christum verschachern ein heilig Ding?« ging ihn der Brauser an. »Nun ja, du treibst ja selbst mit Christo Handelschaft.« »Ich sollt mit Christo Handelschaft treiben?« verwunderte sich der Kaiser. Der Brauser tat, als hätte er vom Kaiser Rechenschaft zu fordern. »Welcher Judas hat dir denn diesen Christus hier verkauft? Und wie viel hast du für ihn bezahlt?« »Kein Judas, sondern der Granvella, Neffe des Kardinals, hat mir dieses schöne Bild verkauft, und ich hab's mit 40 Dukaten bezahlt, und jetzt geh, lass mich zufrieden«, sagte der Kaiser. 40 Dukaten«, schrie der Brauser, »da siehst du nun, Herrlein, was ich immer sag, dass du wie ein rechter Narr haushältst. 40 Dukaten hast du für den gemalten Christus bezahlt, da doch der Lebendige nicht höher als mit 30 Groschen im Preis steht.« »Nennst du mich einen Narren? Wart nur, ich werd dir gute Sitten beibringen und Achtung vor der Majestät«, rief der Kaiser, der jetzt die Geduld verlor. Und der Brauser wusste, dass es nur noch geringer Anstrengung bedurfte, und er kam zu seiner Tracht Prügel. Er stellte sich, als wollte er den Kaiser beschwichtigen. »Was schreist du? Was erbost du dich?« sagte er. »Du weißt, in welchem Ansehen du bei mir stehst. Ich heb dich noch hoch über den Schellenkönig.« Das war dem Kaiser zu viel. Der Zorn übermannte ihn, das plattnäsige und einfältige Gesicht des Brauser verschwamm ihm zu einer wilden Teufelsfratze. Er warf ihm an den Kopf, was er gerade zur Hand hatte, zuerst das achatene Messer, dann einen Teller mit Kirschen, und als dieser sein Ziel verfehlte, fiel er mit dem Stock über den Brauser her. Der Brauser nahm die Prügel in Empfang, wie ein Feld nach langer Trockenheit den Regen aufnimmt. Und wie dann der Kaiser schwer atmend und erschöpft in seinem Lehnstuhl saß und sein Zorn verging, da war für den Brauser die Zeit gekommen, zu greinen, zu flennen und heftige Beschwerde zu führen. »Hilf Gott«, klagte er und rieb sich den Rücken. »Was hast du mir, Herrlein, für höllische Marter angetan? Ich hab nicht geglaubt, dass mir solches in deinem Haus widerfahren werde. Aber das soll dein gottseliger Vater, wenn ich dereinst dort droben in seinen allerhöchsten Dienst zurückkehr, erfahren, dass du mich hast steinigen wollen.« Und er wies auf den zerbrochenen Teller, auf die Kirschen, die über den Boden verstreut lagen, und auf das achatene Messer, das ihm die Stirne geritzt hatte. Der Kaiser reichte ihm sein Tüchlein, dass er sich die Blutstropfen von der Stirn wische. Dann bat er den Brauser, ihm in christlicher Milde zu verzeihen. Er habe es im Zorn getan, es täte ihm leid. Der Brauser aber zeterte und schrie: »Zorn sei eine Todsünd, mit Worten sei es diesmal nicht abzutun. Zu groß sei die Marter gewesen, und er verlange 7 Gulden für die erlittenen Streiche und 1 obendrein für den Wurf mit dem Messer, der ihn beinahe um sein Augenlicht gebracht hätte.« 8 Gulden, meinte der Kaiser, sei unbillig viel, er könnt's nicht geben. Der Brauser ließ mit sich reden, denn er wußte nicht, wie wohlversehen mit Geld der Kaiser war. »So zahl mir ein weniges, Herrlein«, schlug er ihm vor, 3 Gulden zahl mir, und das Übrige lass anstehen, gib mir ein Pfand dafür.« Er erhielt die 3 Gulden. Als er aber den Parmigianino als ein Pfand für die restlichen 5 mit sich nehmen wollte, da geriet der Kaiser von neuem in Zorn und fuhr mit dem Stock dazwischen. Und der Brauser, der an den empfangenen Streichen für diesmal völlig genug hatte, gab sich mit den 3 Gulden zufrieden und wischte zur Tür hinaus. In der Schlafkammer des Grafen Coloredo, der das Amt eines kaiserlichen Mundschenken versah, hatte der Brauser eine seidene Strickleiter gefunden. Der Coloredo hatte sich ihrer, der einst bei seinen verliebten Abenteuern bedient, deren Schauplatz zumeist die Umgebung der Prager Burg gewesen war. Nun war er freilich mit den Jahren ein sehr beleibter und etwas kurzatmiger Herr geworden, dem die Bequemlichkeit über alles ging. Und die Tugend der Kleinseitner und Ratschiner Bürgerstöchter hatte von ihm schon lange nichts mehr zu befürchten. Die Strickleiter jedoch befand sich in gutem Zustand. Und in seinem Rückenkorb, in dem er sonst Holzscheite und Kohle die Stiegen hinauf beförderte, brachte sie der Brauser in die Werkstatt des Alchemisten. Hier lag sie 3 Wochen lang. Denn der Zeitpunkt, an dem die Flucht vor sich gehen sollte, musste mehrere Male hinausgeschoben werden. Zuerst, weil der Fandel von einem mit Fieber verbundenen Halsübel befallen wurde, dann, weil sich schlechtes Wetter einstellte. 2 Tage und 2 Nächte lang regnete es in Strömen. Eine sich gleich darauf ergebende Konstellation der Gestirne, die dem Fandel nicht günstig genug für ein solches Wagnis zu sein schien, verursachte eine weitere Verzögerung. Schließlich bestimmten sie die Nacht vor dem St. Wenzelstag zur Ausführung ihres Fluchtplans. Und ein weiterer Aufschub war nun nicht mehr möglich. So sehr ihn auch der Fandel, der dem Unternehmen mit Sorge und Bangen entgegensah, gewünscht hätte. Am Abend vor dem St. Wenzelstag brachte der Brauser dem Alchemisten einen Teller mit Fleischbrühe, ein Stück Hühnerpastete, gesottene Eier, Käse, eine Schnitte Honigkuchen, ein Feigenbrot und eine Kanne Wein. »Langt zu und stärkt euch, Herr«, sagte er, »lasst es euch wohlbekommen. Wir wissen nicht, wie es mit Essen und Trinken morgen bestellt sein wird.« Dann riet er ihm, vor dem Aufbruch noch 1 oder 2 Stunden zu ruhen. »Ihr werdet alle eure Kräfte nötig haben«, meinte er. »Morgen, wenn es tagt, müssen wir 50 Meilen hinter uns gebracht haben.« Der Fandel aß mit geringem Appetit. Traurig sprach er von den stolzen Erwartungen, mit denen er an den Hof des Kaisers gekommen war. »Ich habe mich«, klagte er sich an, »bei meiner Arbeit allzu sehr auf Hypothesen gestützt, von bloßen Einbildungen habe ich mich bewegen lassen. So ist es nun dazu gekommen, dass ich mit Infamie und Schande bei Nacht und Nebel das Haus verlassen muss.« »Ob wir Nebel haben werden, das ist noch sehr die Frage«, bemerkte der Brauser. »Ein wenig Nebel, nicht zu viel, das wäre so übel nicht. Aber es sieht nicht danach aus, als ob wir ihn bekämen. Aber ich meine, die Sache wird auch ohne Nebel gut ablaufen, zumal wir Neumond haben.« »In meinem Herzen«, sprach der Alchemist, »halten Furcht und Hoffnung einander das Gleichgewicht. Aber es ist nun einmal so, und auch der Dichter Petrarca hat es gesagt, dass im menschlichen Leben weit öfter die Furcht als die Hoffnung sich verwirklicht. Was bleibt also anderes übrig, als der Bitternis des Schicksals mit fester Stirn entgegenzutreten? Schweren Herzens hatte er sich entschlossen, seine Bücher zurückzulassen. Nun ging er zu dem hochgetürmten Stoß, suchte ein Bändchen hervor und schob es in die Tasche seines feuerfarbenen Rocks. Es war Senecas Traktat »De Tranquillitate Vitae«, zu Deutsch »Von der Geruhsamkeit des Lebens«. Den wollte er auf seinem beschwerlichen Weg mit sich nehmen. »Eine Sache wie diese«, sagte indessen der Brauser, »kann nicht ohne Mühe und Gefahr ausgeführt werden. Ihr habt jedoch den Vorteil, dass ich mein Leben lang noch keinem Menschen bei seiner Flucht behilflich gewesen bin.« »Und worin liegt da für mich der Vorteil?«, fragte der Alchemist. »Weil«, bedeutete ihm der Brauser, und er fiel für einen Augenblick in sein altes Narrentum zurück, »wie man sagt, ein Pfaffe niemals so gut ist wie bei seiner ersten Messe. Habt also guten Mut. Ihr werdet sehen, dass auch hier, wie beim Rosenkranz, am Ende das Gloria kommt.« Als die Uhr eins schlug, befestigte der Brauser die Strickleiter an zwei eisernen Haken, die er in den Fenstersims des Erkers eingetrieben und durch hölzerne Keile gesichert hatte. Dann zeigte er dem Fandel, der vor Angst an allen Gliedern bebte, wie er es anzustellen habe. Er schwang sich auf den Sims und stieg die Leiter hinab, bis sein plattnäsiges Gesicht nicht mehr zu sehen war. Dann kam er wieder, ließ sich das Bündel mit den Habseligkeiten des Alchemisten und seinen eigenen Ranzen reichen und sagte, »Es ist nicht schwer und es ist auch keine Gefahr dabei. Merkt euch nur, dass ihr hinaufschauen sollt und nicht hinunter. Macht einen Schritt um den anderen. Eilt euch nicht. Wenn ihr Schritte, Stimmen oder sonst ein Geräusch hört, dann bleibt stehen und rührt euch nicht. Wenn ich unten bin, werdet ihr mich pfeifen hören.« Und damit verschwand er. Als der Fandel auf der Strickleiter stand, hub einer von des Kaisers Löwen, die unten im Hirschgraben in Käfigen gehalten wurden, zu brüllen an, und ein wenig später durchschnitt der melancholische Schrei des Adlers, der mit einem seiner Fänge an eine eiserne Stange gekettet war, die Stille der Nacht. Diese Laute, so wild sie auch klangen, erschreckten den Fandel nicht. Die Stimme des Löwen wie auch die des Adlers war ihm vertraut. Als aber eine Fledermaus hart an seinem Kopf vorbeischwirrte, konnte er einen Aufschrei nicht völlig unterdrücken. Wie er dann die Leiter Tritt um Tritt hinunterstieg, minderte sich seine Furcht. Er sah, dass es nicht schwer war, hinunter zu gelangen. Auch gab es keine Gefahr. Stärker wurde das Rauschen der Bäume unter ihm. Vögel schwirrten aus dem Schlaf geschreckt auf und flogen davon. Zu seinen Häupten standen die ihm vertrauten Gestirne, der Fuhrmann, der Wagen, der Rabe, der Kopf des Stieres, die Krone der Ariadne und der Gürtel des Orion. Als er schon beinahe unten war, wurde er so verwegen, dass er die Leiter vorzeitig losließ und absprang. Er tat dies aus geringer Höhe, aber so wenig geschickt, dass er taumelte und zu Boden fiel. Er hörte die Stimme des Brauser, der sich über ihn beugte. »Steht auf, Herr, steht auf! Es ist alles gut gelaufen, jetzt aber keine Zeit verloren!« Vom Brauser unterstützt, versuchte er aufzustehen, aber es ging nicht. Mit einem Wehlaut sank er wieder zu Boden. Er hatte sich das Bein beschädigt. An eine Flucht war nun nicht mehr zu denken. Aber der Brauser verlor darum den Kopf nicht. Er trug, schleppte und zog den Fandel in eine Hütte, die sich in einem abgelegenen Teil des Hirschgrabens windschief an die Umfassungsmauer lehnte, wie ein Betrunkener an einen Türpfosten. Hier bettete er den Fandel, der zu stöhnen nicht aufhörte, auf einen Federsack. Er schlug Feuer und zündete eine Öllampe an. Dann zog er dem Fandel behutsam die Schuhe aus und brachte ihm ein paar türkische Pantoffel, die zwar abgetragen, aber aus dem allerfeinsten Gazellenleder verfertigt waren. »Wo bin ich hier?« fragte der Alchemist. »In meinem Hause«, erklärte ihm der Brauser, »und es steht hier alles zu eurem Gebrauch und Willen. Hier sucht euch keiner, hier seid ihr sicher. Mögen sie nun die Landstraßen nach euch ablaufen. Dieses Haus hat mir der verewigte Kaiser geschenkt. Auch die beiden Apfelbäume draußen und das Gärtlein, in dem ich Gemüse ziehe.« Er wischte sich die Tränen aus den Augen. »Du siehst nun wohl«, klagte mit matter Stimme der Alchemist, »von welchen Nöten und Beschwerden dieses arme Leben bedroht ist und wie mir das Glück wiederum seine Untreue und Tücke bewiesen hat.« »Ihr habt euch«, meinte der Brauser, »allzu sehr auf Gottes Beistand verlassen, als ihr von der Leiter sprangt. Es hätte noch schlimmer kommen können.« Der Alchemist wies auf eine Peitsche mit kurzem Stiel und langen Lederschnüren, die an einem Nagel an der Wand hing. »Wozu dient sie dir?« fragte er. »Hältst du dir einen Hund?« »Nein«, sagte der Brauser, »mit diesem Ding da hat der verewigte Kaiser bisweilen nach mir geschlagen, wenn ich ihm Verdruss bereitet habe. Man nennt das ein Reliquium. Ich habe noch andere Reliquia aus seiner Hand. Die beiden Truhen dort hat er mir verehrt, das kupferne Waschbecken, Strümpfe, Hemden, Halstücher, ein Gebetbüchlein, einen Ring mit blauem Stein, einen Schröpfkopf und vieles andere. Auch die Pantoffel sind von ihm. Denkt daran, Herr, dass ihr heilige Reliquia an den Füßen tragt. Wehe, nie wieder wird die Welt einen Herrn wie den meinen sehen.« Er sah aus, als wolle er in Erinnerung an den verstorbenen Kaiser von neuem in Tränen ausbrechen. Aber die Zeit drängte. Er sagte, er müsse nun fort, um die Strickleiter verschwinden zu lassen und um irgendwo außerhalb der Stadt einen Wundarzt oder Feldscher aufzutreiben, einen, von dem sich erwarten ließe, dass er nicht allzu viel Neugierde bezeigen werde. Er holte aus seiner Tasche einen Schlüssel hervor, mit dessen Hilfe er durch eines der Mauerpförtchen ins Freie gelangen konnte. Er empfahl dem Fandel, keine Furcht zu hegen, in Geduld zu warten und den Fuß nicht zu bewegen. Eine Stunde später kam er mit einem Dorfbader zurück, der auch ein wenig Feldscher war und sich rühmte, 62 Arten von Knochenbrüchen und auch Brandwunden richtig behandeln zu können. Er hatte ihn im Wirtshaus des Dörfchens Lieben aufgelesen, das zu weit entfernt war, als dass von dort Gerede und Gerüchte in die Prager Burg gelangen konnten. Der Feldscher, der leicht angetrunken war, betastete den Fuß, den Knöchel und das Bein. Dann sagte er, es sei nicht schlimm, er werde dem Herrn aber Schmerzen zufügen müssen. »Man muss«, sagte der Alchemist, »durch das Meer der Schmerzen hindurchgehen, wie der Salamander durch das Feuer.« Unmittelbar darauf aber stieß er einen gellenden Schrei aus, so daß ihm der Brauser die Hand auf den Mund legte. Der Feldscher hatte ihm, ehe er sich dessen versah, durch heftiges Ziehen am Fuß den Knöchel eingerenkt. Es war nun nicht mehr viel zu tun. Der Feldscher verlangte zwei Brettchen oder Stäbe, um das Bein zu schienen. »Mit dem geschienten Bein«, sagte er, »müsse der Herr nun 12 oder 14 Tage lang liegen, und erst nach Ablauf dieser Zeit könnte er es mit dem Gehen versuchen.« Er verordnete kalte Kompressen, und dann fragte er den Fandel, wie ihm dieses Missgeschick zugestoßen sei. Der Alchemist setzte ihm auseinander, dass sein Missgeschick nicht von ihm selbst verschuldet, sondern dass es auf eine besondere Quadratur der obersten Planeten zurückzuführen sei. »Herr«, rief der Feldscher, Ihr wollt mir doch nicht weismachen, dass sich diese Planeten oben zusammengetan haben, um euch das Fußgelenk auszukegeln. Sie fügen uns Gutes und Schlimmes zu, belehrte ihn der Alchemist, und wir sind ihren Zusammenstellungen mehr, als ihr erfassen könnt, unterworfen. Aber wenn es euch recht ist, fügte er hinzu, will ich diesen Gegenstand nicht mehr mit euch erörtern. Dem Feldscher war das recht. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass es besser sei, Leute, die im Fieber lagen oder von Schmerzen geplagt wurden, nicht durch Widerspruch zu reizen, auch wenn er ihre Meinung für verkehrt hielt. Indessen hatte der Brauser aus einer seiner Truhen oder heiligen Reliquien ein Zinngefäß mit Wacholderbranntwein hervorgeholt. Das gab er dem Feldscher für seine Mühe und für den weiten Weg. Der Feldscher kostete von dem Branntwein. Sein Gesicht verklärte sich, um gleich darauf den Ausdruck tiefer Besorgnis anzunehmen. »Schönen Dank«, sagte er, »ich stehe euch zu Diensten, wann immer ihr mich braucht. Auch wenn es sich um Brandwunden handelt, vergesst das nicht. Aber wie mach ich's nur, dass mir der listige Teufel nicht diesen Branntwein stiehlt?« »Stiehlt euch der Teufel Branntwein?« fragte der Vandell. »Ja, und auch Wein, Most, Bier, kurzum jegliches Getränk«, erklärte der Feldscher. »Stellt er euch auch sonst nach?« erkundigte sich der Vandell. »Das will ich meinen«, gab der Feldscher zur Antwort, »Tag und Nacht.« »Er hat es also auf eure Seele abgesehen«, wollte der Vandell wissen. »Nein«, sagte der Feldscher, »er ist nicht von der Art. Es hat jedermann seinen eigenen Teufel, und der meine liegt bei mir im Ehebett.« Er nahm noch einen Schluck Branntwein aus der Kanne und dann ließ er sich vom Brauser durch das Mauerpförtlein auf die Landstraße führen.